Zuerst Voice from the Mountain, ein erst posthum erschienenes Stück, danach wieder ein Ausschnitt aus dem Debütalbum, diesmal Riverman. Der Albumtitel Five Leaves Left bezog sich auf bestimmte Blättchen. Zigarettenraucher, die selbst drehten, wussten sofort Bescheid. Kurz vor den letzten Blättchen kam immer die Warnung Five Leaves Left, also Achtung, nur noch 5 Blättchen. Später bekam dieser Albumtitel noch eine ganz andere Bedeutung, jedenfalls lasen einige darin schon eine Art Vorahnung. Denn bis zu seinem Tod hatte Nick Drake bei der Veröffentlichung seiner ersten Platte noch genau 5 Jahre zu leben, Five Leaves. Für sein erstes Album hatte er mehr Songs geschrieben, als letztendlich auf Platte erschienen. Und auch von diesen sind einige viele Jahre später veröffentlicht worden. Die 10 Stücke der fertigen LP sind ja allesamt arrangiert worden. Mal mit Streichern, mal mit Gastmusikern an einzelnen Instrumenten. Die Extralieder, die nicht den Weg auf das Album geschafft haben, sind dagegen ganz roh. Nur Nick Drake, Gesang und Gitarre. Sie wurden im Laufe der Produktion einfach so liegen gelassen und nicht weiter verfolgt. Eins von diesen lange unveröffentlichten Stücken ist Clothes of Sand.